Willkommen zu Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex in the City, Staffel Nummer 3, Folge Nummer 4. Junge, Mädchen, Boy, Girl, hallo Nils. Hi Chris. Das war doch mal eine direkte Übersetzung des Episodentitels. Ja, ist sehr selten und ja. Hat mich ein bisschen irritiert, weil ich tatsächlich gedacht habe, da kommt jetzt irgendwie was komplett anderes, aber ja, ich dachte auch, Kinder kriegen oder so. Ja. Mhm. Was war tatsächlich passiert? Möchte ich gerne in der Zusammenfassung vortragen. Ja, vielen Dank. Fahre fort. Quatsch mir nicht rein. Die vier Mädels beginnen in Charlottes Galerie, in der eine Ausstellung über Fotos von Drag Kings gezeigt wird. Der Künstler Bert scheint sich für Charlotte zu interessieren, aber sie traut sich nicht, den ersten Schritt zu machen. Als er will, dass sie als Drag King für ihn posiert, ist sie in Drag mutig genug, um die Initiative zu ergreifen. Miranda hat Probleme damit, dass Steve in ihrer Wohnung ein- und ausgeht. Als sie ihn darauf anspricht, möchte er einziehen. Sie blockt ab, gesteht ihm, dass sie Angst davor hat, dass er sie auch in ihren schwachen Momenten sieht. Er macht ihr klar, dass ihn das nicht davon abbringen wird, sie zu lieben, und sie ziehen zusammen. Carrie trifft sich mit dem 26-jährigen Sean beim Eislaufen und erfährt, dass er bisexuell ist. Sie kommt damit nicht klar. Auf der Geburtstagsparty vom Freund seines Ex-Freundes knutscht sie mit Alanis Morissette und macht dann wortlos Schluss mit Sean. Und Sam stellt einen neuen Assistenten ein. Er ist schön, aber auch so bossy, dass es zu Konflikten mit Sam kommt. Sie feuert ihn wieder, schläft dafür aber mit ihm. Lass uns über Alanis sprechen. Ja. Ich liebe Alanis Morissette. Ja. Nicht so sehr ihre Lieder, muss ich dazu sagen. Das machst du mich traurig. Ja. Das machst du mich innerlich sehr, sehr traurig. Aber ich liebe sie in Dogma, wo sie Gott spielt. Das ist eine der absolut größten. Was? Okay. Ich fand das war so geil. Ja. Und hier habe ich sie auch erkannt. Ich bin ja stolz, wenn ich Leute erkenne. Wahrscheinlich, ja. Ich habe sie auch wirklich nur erkannt, weil ich es wusste, dass sie es ist, weil ich die Folge schon mehrmals geguckt habe und mir jedes Mal die Frage gestellt habe, ist sie das? Ist sie das? Und dann musste ich das irgendwann mal googeln und seitdem weiß ich das auch. Aber ja, ich habe ja das Gesichtsproblem. Ja, das finde ich total toll. Ich mag sie ja ganz, ganz, ganz gerne. Also ganz, ganz, ganz gerne, weil ich einerseits sie äußerlich sehr, sehr schön und angenehm finde. Mhm. Und ich mag ihre Art. Also so einerseits halt, wie sie singt. Mhm. Da hat sie so eine ganz, ganz schöne, so eine Porzellanart. Ja. Kann man das so sagen? Total, ich finde die total sympathisch. Also das ist auch eine der Sängerinnen, die glaube ich, auch noch nie wirklich Skandale hatte, die einfach total nett ist, gefühlt. Ja. Also für mich. Ich mag halt Ironic nicht, das habe ich mir überhört. Und darüber fand ich auch alle mal lustig und so. Thank You fand ich total großartig. Oh ja. Weil es so. Oh ja. Weil es so ironisch ist. Also lustigerweise. Also weil das Lied wirklich. Also auf den ersten Blick irgendwie singt sie die ganze Zeit Thank You und dann ist es aber irgendwie genau andersrum. Ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls das Lied mochte ich ganz gerne. Ja, und ist auch Stimme meiner mag Favoriten. Ich auch total gerne, ja. Aber die Musik, also sie hat mehrere Songs, die wirklich gut sind, muss ich sagen. Ja, bestimmt, aber dann müsste ich alles durchhören. Das ist wie Tori Amos, bei der denke ich auch immer, man müsste sich mal mit ihr beschäftigen, aber dann müsste man ja alles durchhören und da kann ich wieder nicht drauf. Tori Amos, die war doch mit den Silverchair Leadsänger zusammen damals, ne? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Silverchair? Ja. Oh mein Gott, du musst das nachholen. Egal, machen wir mal weiter. Und zwar, Carrie trifft sich mal wieder mit einem 26-Jährigen. Der übrigens mein Geburtsjahr ist. Ich habe den Schauspieler gegoogelt, um rauszufinden, woher ich den kenne, weil der mir total bekannt vorkam. Ich habe aber nicht rausgefunden, woher ich ihn kenne, außer dass er bei Friends mal gespielt hat oder so, aber nur ganz kurz. Der war aber nicht 26, der war zur Zeit des Drehens dieser Episode 22 maximal. What? 21, okay. Ja, der ist 78 geboren und 2001 kam die raus. Ja. So schön. Ja, also sie trifft sich auf jeden Fall mit ihm und trifft sich mit ihm, um Schlittschuh zu laufen und dabei genau. zu rauchen. Hallo? Ja. Jetzt hör doch mal auf, das waren andere Zeiten. Da konnte man überall rauchen. Beim selbst Schlittschuhlaufen zu rauchen geht mal so gar nicht. Auch im Bett raucht man nicht. Leute, was ist los mit euch? Was für Sorgen habt ihr? Was für Probleme habt ihr eigentlich? Ich habe vor Jahren natürlich im Bett geraucht. Hilfe! Beim Eislaufen Hilfe. Hast du nicht geraucht. Ah. Ich habe schon in Vorlesungen geraucht. Oder beim Frühstück. Macht mich alle fertig. Wie dem auch sei, sie geht da mit ihm irgendwie Schlittschuh laufen und da verkündet er ihr, dass der vorletzte oder die vorletzte Beziehung, die er hatte, mit einem Typen war. Und seitdem ist sie total verstört und denkt, dass Sean ein krasser bisexueller Mensch ist, der nicht weiß, ob er auf Frauen oder Männer steht ja. Und versteht nicht, dass er nicht bisexuell ist, sondern pansexuell ist. Ihn interessiert halt nicht die körperliche Ausstattung der Person, sondern das, was die Person ist, also die Persönlichkeit, den Mensch dahinter. Wie sie überhaupt das fand ich total schön. Das ganze Phänomen irgendwie nicht versteht. Also ja, total absurd eigentlich. Also ich habe da echt ein Problem mit ihr in dieser Folge. Ja, auch zum auch. Schluss endet das ganze Jahr mit allen daran. Übrigens. Sagt irgendjemand was Vernünftiges zu dem Thema? Ich glaube nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist die Bee-Erasure-Folge, in der ausgelöscht wird, dass es sowas gibt wie Bisexualität. wobei Samantha ja auch ganz schöne Zitate da bringt. Also, naja. Ja, aber der geht es nur darum, dass sie mit ihm schlafen soll. ist doch egal, was er ist, benutze ihn. Das ist aber so Samantha-typisch. Ja. Egal. Am Ende sind die dann halt irgendwie auf der Geburtstagsparty von dem Ex-Freund, der einen Partner hat und die haben ein Adoptivkind, was ich total niedlich finde. Und dann spielen die Flaschendrehen, was ich wieder so ein bisschen absurd, aber lustig finde. Und dann muss sie Alanis küssen und ist total perplex und läuft dann weg. Und dann sieht sie ihn nie wieder. What? Was ist das für eine Geschichte? Hallo? Ja, ich weiß auch nicht. Also, da. Ah. Was, ja. Ich meine, wer ist denn da das Kind? Ich meine, also, ich dachte am Anfang läuft das wieder auf diese, er ist 26 und überhaupt nicht erwachsen Nummer raus. Und dann geht sie da quasi hin und erlebt in so einem, ich weiß nicht, also, vielleicht ist es kein Poly-Netzwerk, aber es ist auf jeden Fall super. Poly-Netzwerk. Ja. Hallo, die hatten mal eine Beziehung. Die kennen sich keine Ahnung wie viele Jahre. Da kann es halt sein, dass man... Sie versucht doch das zu analysieren und letzten Endes hat dann irgendwie jeder mit jedem mal was gehabt oder hat es noch. Und trotzdem gehen halt alle total souverän damit um und kennen sich und haben Kinder miteinander und kommen klar und sind alle Mitte 20. Und sie geht dahin, kommt sowieso schon die ganze Zeit nicht klar, kommt da nicht klar und haut ab ohne ein Wort und macht sozusagen Schluss mit ihm, ohne da mit ihm drüber zu reden. Also ich meine, wer ist denn da 26? Also ist halt, ich meine, wenn sie das mal so ein bisschen aufdröselt, dann wird sie feststellen, dass sie wahrscheinlich schon über Dreiecken mit ihren Freundinnen schon häufiger im Bett war, weil sie keine Ahnung, wie viele Männer schon hinter sich haben. Also ja, aber mit wie vielen von diesen Männern hat sie denn noch so ein liebevolles Verhältnis, wie er mit seinem Ex-Boyfriend zum Beispiel? Mit niemandem zumindest. Ja, außer sie treffen sich wieder und haben dann Sex und benutzen sich gegenseitig. Oh Gott, das macht mich so verrückt. Also wirklich dieses, das ist sehr hetero. Egal, springen wir weiter zum nächsten Thema, sonst werde ich noch wahnsinnig. Nee, ich möchte kurz noch zu sagen, nein, das machen wir später. Aber ich komme nochmal drauf zurück, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal über Charlotte sprechen. Charlotte, oh mein Gott. Sie hat eine Galerie, beziehungsweise sie ist in einer Galerie angestellt und hat eine Ausstellung von einem Künstler, der Frauen fotografiert in Drag-King-Pose. Also in Drag. Was ich unglaublich cool finde. Ja, das war total schön. Ja. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und sie ist dann halt auch die ganze Zeit hin und her gerissen, weil sie nicht weiß, wie sie ihn lesen kann oder soll, weil sie sich scheinbar ein bisschen angezogen fühlt von ihm. Und er fragt sie dann zum Schluss dann auch, als er seinen Schick abgeholt hat, ob sie denn nicht gerne posieren würde als Drag King. Und sie ist dann so ein bisschen so schüchtern und druckst ein bisschen rum, macht es dann aber. Ist dann aber bei den Shootings dann halt auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, sie fühlt sich nicht wohl und bittet dann um eine größere Socke. Und danach bekommt sie ein richtig schönes Foto. Also ich fand das Foto echt toll. Also wäre ich Charlotte, hätte ich mir das auch aufgehangen. Ja, es ist total schön. Wobei es jetzt, also in puncto Drag, ist es eigentlich nur ein angeklebter Bart, ne? Also. Naja, die Haare sind zurück, sie trägt ja halt einen Anzug, einen Herrenanzug. Und also ich fände das schon schön, auch die Pose, die die da hat, obwohl sie da raucht, finde ich, schaut auf dem Foto ja, sehr schick aus. Die Pose ist ganz cool. Stimmt. Ja. Also bringt es halt auch wirklich sehr gut rüber. Also dieses. Was ich halt ein bisschen merkwürdig fand, war es jetzt, dass es dieser Typ ist, der dann rumzieht und die Frauen zu Drag Kings macht. Also die Geschichte, die habe ich einfach nicht geglaubt, weil der Drag King, den man aus dem Bild sieht, an dem sie am Anfang stehen und sich unterhalten, das ist kein von einem Fotograf zurechtgemachter Drag King oder so, das ist jemand, der das wahrscheinlich beruflich macht oder so. Ja, wahrscheinlich. Also vielleicht ist es ja auch bekannter Fotograf. Also ich fand es komisch, dass jetzt ausgerechnet ein Hetero-Mann ist, oder zumindest eventuell hetero, der rumzieht und Frauen in Männer verwandelt, um sie dann zu fotografieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, aber vielleicht steht er da drauf, mein Gott, lass sie doch. Er verdient damit sein Geld scheinbar und verdient damit wahrscheinlich sehr gut, wenn er da ausgestellt wird und einen riesengroßen Scheck von Charlotte dann auch noch bekommt. Ja. Also erfolgreich scheint er ja zu sein. Dass Drag Kings gezeigt wurden, fand ich jedenfalls total cool. Mhm. Und ja, das hat auf jeden Fall einige Stories aus der Elba ziemlich vorweggenommen. So, ja, total. So. Ja, auch dieses Netzwerk, dass man über drei Ecken irgendwie mit Leuten zusammen Sex hatte, fand ich total lustig. Das wurde ja bei Elwood ja auch mit so einer großen Flipchart dargestellt. Elwood, da war das ja das Zentrum mal. Genau. Ja, fand ich eine schöne Geschichte. War eine kleine Charlotte-Geschichte, genauso wie damals, als sie von einem Künstler untenrum gemalt worden ist. Ist das halt wieder, also ich frage mich, ob das normal ist. Man könnte man ja den Benjamin fragen vom E&U-Gespräch, ob das normal ist, ob er auch häufiger nackt gemalt wird oder so. Je nachdem, wie sie da ausstellen. Ich weiß nicht, ob es noch so häufig ist, dass Leute posieren für Gemälde, weil figürliche Gemälde nur noch so selten gemacht werden, aber ja. Ich kenne auch einen Maler, ich kann ja mal fragen. Ja, also ich folge auf Instagram einen, der macht so Aquarelle. Mhm. Und zwar Aquarelle von Männern und der fotografiert die dann im Nachhinein mit dem Foto in der Hand. Mhm. Also sind so nackte Männer natürlich. Mhm. Ne? Ich bin sehr, nicht überrascht. Sehr schön. Verlinke ich dann mal, wenn ich den Link finde. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, was haben wir noch für eine Geschichte? Dann haben Miranda. Wir Sams. Oder so. Oder Sam. Wir können auch Sam. Miranda dauert länger. Sam können wir, glaube ich, schnell abhandeln. Genau. Samantha sucht ja jetzt seit einer Ewigkeit irgendwie eine Assistentin, gefühlt, also, weil es ist jetzt schon zwei Staffeln gefühlt. Naja, okay, es ist wahrscheinlich jetzt nur eine Staffel. Aber sie hat die ganze Zeit keine Assistentin. Und das bedeutet, sie telefoniert wild herum, bis ein Assistent vor der Tür steht, der sehr dominant ist, wie du ja schon in der Inhaltsangabe beschrieben hast. Und ich weiß nicht, der ist total assig. Also wirklich total unangenehm am Telefon und er wirkt auch nicht so wie ein Assistent. Nee, gar nicht. Wirkt also, so, als hätte er seine eigene Firma und spielt dann den Boss und pöbelt alle Leute an. Also, okay, ja, kann man machen. Er hat schon irgendwie soziopathische Züge wie am Telefon drauf. Ja, fand ich auch krass. Aber es war so offensichtlich, dass Samantha dann mit ihm rummacht, oder? Ja, vom voll. Ersten Moment. Also das war sowieso so eine reine Eye-Candy-Geschichte irgendwie, oder? Der war nur da, um gut auszusehen. Diese ganze Geschichte war nur dafür da, um gut auszusehen. Ja. Dann sieht man ihn noch nicht mehr beim Sex. Naja. Ja, die war so kurz und so beliebig irgendwie, dass wir die jetzt auch hier abschließen. Ja, ich meine, an den Titel, da ging es, glaube ich, darum, also wegen junge Mädchen, dass sie halt der Boss ist und er sich nicht unterordnen kann, obwohl sie die Frau ist und er der Mann oder so, ne? Mhm. Das war, glaube ich, die Idee. Ja, okay. Ja. So ein bisschen. Aber das hat nicht funktioniert. Also ich fand das irgendwie sehr beliebig, auch diese ganze Geschichte. Gut, dann ja, kommen wir zu Miranda und Steve. Ach, ist das süß. Ist ja, das süß. Aber auch so kompliziert. Ja, oh mein Gott, Miranda tut mir da richtig leid. Die kriegt ja auch irgendwann einen Nervenzusammenbruch in dieser Geschichte. Nacht. Ja, kannst ja mal die Geschichte erzählen. Also es fängt, glaube ich, damit an, dass Steve immer schon da ist, wenn sie nach Hause kommt und dass sie dann im Zuge dessen sich dann darauf freut, wenn er mal weg ist, weil er einen Termin hat oder so, dass sie dann die Wohnung für sich hat und dass sie nicht genau weiß, wie sie ihm das sagen soll. Und irgendwann nachts bricht es dann aus ihr raus, als er halb in ihrer Hälfte vom Bett drin liegt und sie macht ihm klar, dass er immer seine Sachen rumliegen lässt und ihren Platz beansprucht quasi und ihr das zu viel Nähe ist. Und dann gibt er tatsächlich seinen Schlüssel zurück, oder? Oder droht es zumindest an? Er droht es an, ja. Ja, und sagt, okay, er kommt, er geht dann auch nachts und dann hat sie ihre Wohnung für sich und dann ist ihr das auch nicht recht, weil jetzt vermisst sie ihn plötzlich und dann lädt sie ihn zum Essen ein und muss dann aber leider länger bleiben in der Kanzlei oder ist aufgehalten und kommt dann erst ganz spät und dann entschuldigt sie sich ganz, ganz ausführlich dafür und ja. Erklärt sich dann ja auch, ne? Also, ja, und was sie denn alles machen wollte. Kommt so wollte. Vom Hundertsten ins Tausendste und ihnen stört das aber alles gar nicht, aber ja. Ja. Und ich glaube, sie hat dann so die Erkenntnis, dass sie nicht, also dass ihr das schwerfällt, dass jemand sie irgendwie in jeder Verfassung sieht in der Wohnung. Also nicht nur in ihrem professionellen, kontrollierten Wirken nach außen, sondern immer. Und ich glaube, ja, und er sagt dann, das ist aber okay. So. Er kommt damit. Ich kann das so nachvollziehen. Und ich finde diese Situation, wie sie dann halt in der Tür steht und mit den Einkäufen in der Hand und dann fällt ihr noch das Glas runter, weil sie dann auch erklärt, dass sie irgendwie die Rezepte nicht zusammengekriegt hat und deswegen Fertigglas gekauft hat und genau dieses Fertigglas fällt dann runter und dann fängt sie an zu heulen und sagt, oh Gott, du wirst mich immer sehen, wenn, in jeder Situation, wenn ich nicht perfekt bin. Ich denke so, oh mein Gott, gleich in den Arm nehmen, das fand ich total schön. Ja, also diese ganze Situation. Gemacht. Und dann zieht er dann ja auch bei ihr ein. Ach, mein Herz ging auf. Ja, das war schön. Ach, das war Steve wirklich toll. Steve ist ja auch wirklich gut dann in solchen Momenten irgendwie. Ja. Einfach nur so da zu sein. So, weißt du, ja, der kriegt das er verlangt ja auch nichts, ne? Nee. Nee, das stimmt. Das finde ich halt so ich schön. Ich glaube, das macht ihn so sympathisch. Ja, absolut, ja. Ja. Ja. Also außer vielleicht nicht ständig rausgeschmissen zu werden oder so. Ich glaube, man muss da auch eine Menge einstecken, wenn man mit Miranda zusammen ist. So ein ja, absolut. Miranda ist ja sehr, sehr kompliziert, auch in ihrer Art und Weise zu denken, finde ich. Sie schon, ja, kompliziert. Ja. Dann kommen wir gleich zu den Outfits. Was ist denn dein Top-Outfit? Ach, das war wirklich schwierig in dieser Folge. Ich hatte eins, das ich zwischendurch als Worst-Outfit nehmen wollte, aber jetzt ist es doch wieder Best-Outfit geworden. Okay. Sam in einer... Oh Gott. Das ist dein Worst-Outfit, oder? Die rosa Lederjacke und das rosa Tanktop und dazu ein giftgrüner langer Rock. Rosa Schlangenmuster-Tanktop. Ja. Hallo. Ja, ich fand das so ein neongrüner Rock. Kombination. Oh. Der Rock hätte ruhig etwas kürzer sein können. Der war, glaube ich, der ging bis zum Boden. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum. Aber also rosa und grün, das war so eine super großartige Kombination. Ich habe dieses ganze tut Kleid mir leid, nicht verstanden. Es tut mir leid. Ja. Ja, das muss ja auch leid tun. Oh Gott. Aber das Worst Outfit ist noch viel schlimmer. Und alle anderen okay. Outfits habe ich nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Und du? Ich habe Mirandas grünes langes Kleid mit Silberhalskette gewählt, die sie anfangs in der Ausstellung trägt. Die fand ich wirklich schön, sehr edel. Was sie ja auch sehr gerne trägt, also diese schlichten Kleider, die dann auch so schön mit dem Grün und mit den roten Haaren dann halt kombiniert, so schön rüberkommen, finde ich super. Ja, was ist denn dein Worst Outfit, wenn das nicht dein Worst Outfit war? Carrie auf der Party am Schluss. Am Schluss, okay. Da hat sie so goldene Pumps-Stiefel, sowas ähnliches hatte sie neulich schon auf Staten Island an. Nur diesmal gehen die irgendwie bis zum Knie, aus irgendeinem Grund. Je. Also, ja. Wenn man neulich schon dachte, goldene Pumps-Stiefel sind furchtbar, sind diese noch schlimmer. Und dann hat sie so ein schwarzes, enges Kunstlederkleid an. Das ist ja betont Kunstleder? Ja, also das stellt irgendwie jemand, ich glaube der Ex-Boyfriend, auf einen Blick fest oder so. Nee, das ist der einzige Hetero da mit dem hässlichsten Hemd ever. Das ist mir nicht aufgefallen. Dann ist das dein Worst Outfit, nehme ich an. Nein. Und dann hat sie da noch so eine weiße Blume drauf und auch so eine fluffige weiße Jacke zu oder so. Und ich fand auch diese Kombination aus Weiß, Schwarz und Gold ist irgendwie so... Nee. Also ja, also Carrie hat ja gerne auch so Outfits, die drüber sind. Und ich verstehe das ja normalerweise auch, aber in diesem Fall, also nee, ging nicht. Das war nicht schön, ne? Nee. Ja, du hast eigentlich mein Worst Outfit schon vorweggenommen. Jetzt will ich aber überlegen, ob ich ein anderes nehme. Ich nehme einfach mal ein anderes. Also deine Top-Outfits sind ja häufig die Worst-Outfits. Deswegen. Nein, ich bin so also ich in der letzten Folge waren wir uns komplett einig. Ja, das stimmt. Das macht mir auch ein bisschen Sorge. Ich habe Carrie, die trägt nämlich damals auch bei der Ausstellung ganz am Anfang ein, ja, so ein olivgrünen Pulli, Kleid, Ding sie mit braunen Gürtel. Was so gar nicht ging. Also das ist ein furchtbarer Pullover. War das Gold? Keine Ahnung. Ich glaube, das war auf jeden Fall ein dicker Gürtel. Ja. Gürtel und nee, das ging gar nicht. Also das stimmt, das habe ich auch kurz überlegt aufzunehmen. Und dann kam das Party-Outfit. Weißt du, was fehlt? Die haben ja so angefangen, ich glaube, der Nullerjahre so angefangen, irgendwie sich so Second-Hand-Pullis irgendwie zu kaufen, beziehungsweise das waren so Designer-Pullis, die so aussahen wie Second-Hand-Pullis, wo die ganzen Löcher und so drin waren. Mhm. Das war ja die Olsen-Twins ja ganz groß darin, so auszusehen wie obdachlos, was ja jetzt scheinbar der Sohn von Boris Becker ja so gerne macht. Ich auch schon vor ein paar Folgen erwähnt. Und ja, das fehlt echt nur noch, dass da irgendwelche großen Löcher drin sind. Dann wäre sie wieder in den Nullerjahren. Gruselig. Aber das waren doch die Nullerjahre. Das war 2001. Ja, da war sie mit den Klamotten wahrscheinlich ein bisschen hinter. Ja, die alte Trendsetterin. Ja, kommen wir zu den Zitaten. Was ist denn dein Lieblingszitat in dieser Folge? Ja, das ist Charlotte bei diesem unrühmlichen Gespräch, was die vier über Bisexualität führen, bei dem ich wirklich in den Tisch beißen wollte, weil alle nur Scheiße gesagt haben. Also es war wirklich ganz furchtbar. Und Charlotte sagte, und da ist die deutsche Synchro aber jetzt auch schuld dran. Ich halte von Etiketten sehr viel. Schwul, normal, wähl eine Seite aus und halte dich daran. Und da musste ich natürlich im Original nochmal nachhören, ob die überhaupt wirklich gay und normal gesagt haben. Natürlich haben sie es nicht, sondern gay und straight. Das heißt, man hätte den Gegensatz hier etwas netter formulieren können in der deutschen Übersetzung, nicht schwul gegen normal. Aber auch so, ja. Also mein Gott, was die da für einen Scheiß geredet haben. Ja, ja. Ich bin dann auch gleich mit dem Zitat kurz danach dran. Ja. Er ist bisexuell. Das hätte ich dir auch sagen können, Liebchen. Er war mit dir Eislaufen, verflucht nochmal. Dachte ich also, hä? Hä? Und da kommt halt auch noch der Satz dahinter von wegen... Ich bin prosexuell, ich probiere alles einmal aus. Samantha, wie sie leibt und lebt. Das ist unglaublich, großartig. Und im Anschluss kommt dann ja auch noch das Gleiche von wegen... Ich weiß nicht mal, ob Bisexualität wirklich existiert. Ich halte das nur für eine Raststätte auf dem Weg nach Gay Town. Liegt das nicht bei Ricky Martin, Will? Wisst ihr, ich finde es hervorragend. Er ist offen für jede sexuelle Erfahrung. Er entwickelt sich. Das ist heiß. Das ist nicht heiß. Das ist bloß gierig. Er stippt in alle Töpfe. Du willst den Typ nicht heiraten. Du machst nur mit ihm rum. Genieße es. Um Etiketten musst du dich nicht kümmern. Ja, du hast recht. Du hast recht. Also das ist die klassische bei Erasure, weißt du, so ich bin bi, weil ich mich nicht ganz traue zu sagen, ich sei gay. Und Miranda Hamad ist das nicht in der Nähe von Ricky Martin. Und das nimmt das nur wirklich 10 Jahre vorweg oder so. Oh mein Gott, ne? Das ist so krass. Das ist so krass. Also man wusste ja von Ricky Martin eigentlich schon länger, dass, oder man hat gemunkelt. Ich wusste davon nichts. Es war mir allerdings auch egal. Oh. Also ja, man hat es auch. Hast du den Freund von ihm gesehen? Oh Gott, den hat er bei Instagram kennengelernt. Ich bin jetzt aktiv bei Instagram. Weil du hoffst, Ricky Martins Freund kennenzulernen? Oder weil du hoffst, dass dir sowas auch passiert? Nee. Nein. Das war jetzt nur ein Scherz. Ach so. Ja. Ich wusste nicht, dass Instagram das Datingportal der Zukunft ist. What? Okay, kommen wir nochmal zu der Bewertung. Wie viele Stanfords vergibst du? Ich schwanke zwischen 1 und 2. Eigentlich waren die Geschichten interessant. Mhm. Na gut, Sams ist ein bisschen unterbelichtet, aber Steve und Miranda war halt cool. Die Drag King-Geschichte war cool. Ich würde sagen zwei. Zwei, aber also die Art, wie hier mit Bisexualität umgegangen ist, wird oder generell changierende Sexualität. Ist, ich habe drei furchtbar. Punkte, die mich für eine 3 mich entscheiden lässt. Nein, echt? Du gibst ihm echt eine 3. Okay. Ja, Alanis Morissette, die Geschichte mit den Drag Kings, dass Drag Kings angesprochen werden, dass Charlotte als Drag King sich dann noch verkleidet und Steve und Miranda. Oh. You're a sucker for Steve. Der macht dich immer fröhlich. Ja, total. Hm. Absolut. Ja, trotzdem. 2 maximal. Okay. Wir sollten die Sendung damit beenden. Geht zu Instagram, wenn ihr Single seid. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Staffel Nummer 4. Staffel Nummer 3, Folge Nummer 4. Junge Mädchen, Boy, Girl, Boy, Girl. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris. 'm ready to fly. Mach mir die Marusha. Komm, mach mir die Marusha. Das ist June, nicht Marusha. Ach. Ich habe beide Alben. Ja. Sowohl June als auch Marusha. Save your rave channel. Save your rave channel. Save your rave channel. Willkommen zu Sex and... Oh Gott. Wie fange ich denn immer an? Willkommen zu Mumpitz und Glitzer. Die vier Mädels beginnen in Charlottes Galerie in der einen... super. Ich fange nochmal von vorne an.